Erst öffne deine Tore, Libanon, damit Feuer in deinen Zedernwäldern wütet. Zweiter Klage, Zypresse, denn die Zeder ist gefallen. Klagt, ihr Eichen Basans, weil der dichte Wald zerstört ist. Dritter hört, wie die Hirten klagen, denn ihr Weideland ist verwüstet. Hört auch, wie die jungen Löwen brüllen, weil das Dickicht am Jordan zerstört ist. Vierter, so sprach der Herr, mein Gott, hüte die Schafe, die geschlachtet werden sollen. Fünfter, ihre Käufer schlachten sie, ohne dafür bestraft zu werden. Ihre Verkäufer sagen, gelobt sei der Herr, ich bin reich geworden, und ihre Hirten haben kein Mitleid mit ihnen. Sechster, denn von nun an werde ich die Bewohner des Landes nicht mehr verschonen, spricht der Herr. Ich werde die Menschen einander ausliefern, jeden in die Hand seines Hirten und seines Königs. Diese werden das Land zerstören, und ich werde niemanden aus ihrer Macht befreien. Siebter, so hütete ich die Schafe, die geschlachtet werden sollten, für die Schafhändler. Ich nahm zwei Hirtenstäbe, den einen nannte ich Huld und den anderen Verbindung. Achter, innerhalb eines Monats entließ ich die drei Hirten, weil ich ihrer müde wurde und sie mich auch nicht mehr mochten. Neunter, da sagte ich, ich werde euch nicht länger hüten. Was stirbt, soll sterben, was verloren geht, soll verloren gehen. Und was dann noch übrig bleibt, soll sich gegenseitig fressen. Zehnter, dann nahm ich meinen Stab Huld und zerbrach ihn, um den Bund aufzulösen, den ich mit allen Völkern geschlossen hatte. Elfter, als der Bund an diesem Tag aufgelöst wurde, erkannten die Schafhändler, die mich beobachteten, dass es das Wort des Herrn war. Zwölfter, danach sagte ich zu ihnen, wenn ihr wollt, gebt mir meinen Lohn, wenn nicht, lasst es bleiben. Sie zahlten mir 30 Silberstücke als Lohn. Dreizehnter, der Herr befahl mir aber, wirf das Geld in die Schatzkammer, diesen hohen Preis, den sie für mich festgelegt haben. Da nahm ich die 30 Silberstücke und warf sie im Tempel in die Schatzkammer. Vierzehnter, dann zerbrach ich auch meinen zweiten Hirtenstab, Verbindung, um die Bruderschaft zwischen Juda und Israel aufzulösen. Fünfzehnter, danach befahl mir der Herr, nimm dir nun die Ausrüstung eines schlechten Hirten. Sechzehnter, denn ich werde einen Hirten im Land einsetzen, der sich nicht um die sterbenden Schafe kümmert, die Verirrten nicht sucht, die Verletzten nicht heilt und die Gesunden nicht versorgt. Stattdessen frisst er das Fleisch der fetten Tiere und zerreißt ihnen die Klauen. Siebzehnter, wehe dem nutzlosen Hirten, der seine Herde im Stich lässt. Sein Arm und sein rechtes Auge sollen zerstört werden. Sein Arm soll völlig verdorren und sein rechtes Auge ganz blind werden.